Erster die Propheten Haggai und Sacharja sprachen zu den Juden. Sie waren in Juda und Jerusalem. Sie sprachen im Namen von Israels Gott. Zweiter Serubabel und Jesua begannen den Tempel Gottes zu bauen. Er war in Jerusalem. Die Propheten Gottes waren bei ihnen und halfen ihnen. Dritter dann kamen Tatnai und Starbosnai. Tatnai war der Verwalter der Region jenseits des Flusses. Ihre Leute waren auch dabei. Sie fragten die Juden, wer gab euch die Erlaubnis, diesen Tempel und diese Mauern fertig zu bauen? Vierter danach fragten sie, wie heißen die Männer, die diesen Bau machen? Fünfter aber ihr Gott passte auf die wichtigen Männer der Juden auf. Niemand stoppte sie. Die Sache sollte zu König Darius kommen. Dann sollte seine Antwort zurückkommen. Sechster Tatnai und Starbosnai schrieben einen Brief an König Darius. Tatnai war der Verwalter der Region jenseits des Flusses. Ihre Leute, die Afasescher, lebten auch dort. Dies ist der Inhalt des Briefes. Siebter sie schickten einen Bericht an ihn. Darin stand, König Darius, alles Gute. Achter der König soll wissen, wir gingen in das Land Juda. Dort ist der Tempel des großen Gottes. Man baut ihn mit großen Steinen. Man legt Holzbalken in die Wände. Die Arbeit geht schnell und gut voran. Neunter wir fragten die wichtigen Männer dort. Wir fragten sie so, wer gab euch die Erlaubnis, diesen Tempel und diese Mauern fertig zu bauen? Zehnter wir fragten sie auch nach ihren Namen. Wir wollten dir die Namen schreiben. So kannst du wissen, wer ihre Anführer sind. Elfter sie antworteten uns so, wir sind Diener des Gottes des Himmels und der Erde. Wir bauen den Tempel wieder auf. Ein großer König von Israel baute ihn vor langer Zeit fertig. Zwölfter aber unsere Väter machten den Gott des Himmels wütend. Darum gab Gott sie an Nebukadnezar. Er war der König von Babel. Er zerstörte diesen Tempel. Er brachte das Volk nach Babel weg. 13. Im ersten Jahr von König Cyrus gab König Cyrus die Erlaubnis. Er war der König von Babel. Er sagte, man soll diesen Tempel Gottes wieder aufbauen. 14. Nebukadnezar hatte goldene und silberne Gegenstände aus dem Tempel in Jerusalem genommen. Er brachte sie in den Tempel in Babel. König Cyrus gab diese Gegenstände aus dem Tempel in Babel zurück. Er gab sie dem Verwalter Sesbazar. König Cyrus hatte Sesbazar eingesetzt. 15. König Cyrus sagte zu Sesbazar, nimm diese Gegenstände. Geh nach Jerusalem. Lege sie dort in den Tempel. Man soll den Tempel Gottes an der alten Stelle wieder aufbauen. 16. Danach kam Sesbazar. Er begann den Bau des Tempels Gottes in Jerusalem. Seitdem bis heute baut man daran. Der Tempel ist noch nicht fertig. 17. Wenn der König einverstanden ist, soll man in Babel suchen. Man soll in der Schatzkammer des Königs suchen. Hat König Cyrus wirklich die Erlaubnis gegeben? Hat er gesagt, man soll den Tempel Gottes in Jerusalem bauen? Der König soll uns seine Entscheidung sagen.